überall als Herr Phallus bekannt. Sein Gemächt ragte drohend aus seinem Gewand. Zu Ross durchquert er das ganze Land, um zu erkämpfen der Prinzessin Hand. Feindliche Ritter besiegte er ganz ohne Schwert und Lanz, einzig allein mit seinem Großen. Er schlug nicht mit dem Schwert, denn das war gar nicht echt. Sein Schwert, das war aus Plastik, er kämpfte nur mit dem Gemächt. Verwunschenen Wald musste er durchqueren, denn zu seiner Zeit konnte man die Straßen nicht wehren. Er wollte sich über den Umweg beim Straßenbauern beschweren, aber die ließen sich nur montags und donnerstags zwischen 7.30 Uhr und 11.15 Uhr beheben. Doch die finsteren Führer besiegte er ganz ohne Schwert und Lanz, einzig allein durch seine. Er schlug nicht mit dem Schwert, denn das war gar nicht echt. Sein Schwert, das war aus Plastik, er kämpfte nur mit dem Gemächt. Nahm er in Kauf. Letztendlich sah er die Prinzessin und sie rief: Sir Phallus, lass dein Gemächt hinauf. So nahm die Geschichte ihren Lauf und er verlor sein Geld beim Hochzeitskleidkauf. Die hübsche Prinzessin rettete er ohne Schwert und Lanz, einzig allein durch seinen Großen. Er schlug nicht mit dem Schwert, denn das war gar nicht echt. Sein Schwert, das war aus Plastik, er kämpfte nur mit dem Gemächt. Sie liebte, stand außer Frage, aber nur bis an den Anfang ihrer Tage.